mal über ihn geschrieben, Hannes Seidel hat ein feines Gespür für den alltäglichen Irrsinn, den wir Normalität nennen. Der musikalischen Warenwelt, die als klingende Bedarfsartikel, als allgegenwärtige Klangkulisse oder primitive Werbeträger angeboten wird, begegnet er, indem er sich damit auseinandersetzt. Mit gewitzter Antithese, mit unbändiger Lust an der Groteske, vor allem aber am klugen Komponieren, treibt er mit uns Hörern sein bissig-fröhliches Spiel, und darin ist er sehr gegenwärtig und zugleich ganz zukünftig. Soweit ein Zitat von Bernd Leukert über Hannes Seidel, der also die Präsentation machen wird am 30.03. in der Hörbar, veranstaltet vom Verband für Aktuelle Musik Hamburg. Es geht um Position aktueller Musik. Das ist praktisch das Motto für die Reihe Präsentation. Und das ist jetzt schon die 51. Präsentation, die in dieser Reihe veranstaltet wird. Zunächst gleich Musik, bevor ich jetzt zu viel über ihn sage. Schon der Titel macht neugierig, finde ich. Es geht besser, besser. Ich habe eine Aufnahme in zwei Teilen von diesem Stück gefunden. Es gibt mehrere Versionen, soweit ich das erfahren konnte, jetzt bei meiner Recherche für die Sendung und über Hannes Seidel. Die Version, die wir gleich hören werden, ist für Oboe, Flöte, Trompete, Schlagzeug und Elektronik und ein Mitschnitt der Uraufführung vom Mai 2011. Hannes Seidel schreibt dazu: Die seichten Schlager der 50er Jahre tragen den Exzess schon in sich. Die Musik und die Texte sind von so ausgesuchter Harmlosigkeit, dass Ausschweifungen, Brutalität, Maßlosigkeit und Kontrollverlust geradezu schreiend als virtueller Gegenpart vorhanden sind. Häufig wird schon in den Texten in schulmeisterlich leerer Drohung gewarnt: Treib's nicht zu wild, sonst ... Der Exzess droht in zwei Richtungen abzugleiten. Nach oben in ein Leben voller Rausch und Genuss und nach unten in die Depression. Beide Formen der unproduktiven Verschwendung stören das Weltbild des Schlagers empfindlich und so muss neben den Warnungen vor Übertreibungen auch immer wieder daran erinnert werden, wie gut es uns doch geht. Der Traum von einem gut situierten, braven Durchschnittsmenschen scheint fragil und leicht zum Platzen zu bringen durch das, was man pathetisch Leben nennen könnte. Beide Teile von Es geht besser, besser sind aus den Klängen eines Schlagers entstanden. Im ersten Teil ist dieser seziert, die Struktur narrativ. Der zweite Teil bringt alles, was im Schlager klingt, gleichzeitig. Soweit der Text von Hannes Seidel. Und jetzt hören wir den ersten Teil, gespielt von dem Ensemble Chronophonie.

Das war also der erste Teil von Es geht besser, besser, gespielt vom Ensemble Chronophonie. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen, soll ich den zweiten Teil spielen? Ja, ich glaube doch. Okay, dann spiele ich den zweiten Teil. Wo ist der denn? Das ist er nicht. Wie doof. Ne, den finde ich jetzt nicht so schnell. Dann nehme ich in ein anderes Stück. Und zwar das Stück Die letzten 25 Jahre. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt von einem längeren Stück. Von einer, genauer gesagt, von einer Klanginstallation, die in Frankfurt aufgebaut war, 2014. Verbunden mit einem Video, in dem das die Partitur zu sehen war und die das Konzept umsetzt, die letzten 25 Jahre in Nummer 1 Hits der deutschen Jahrescharts darzustellen durch Karl-Heinz Stockhausens Studie 2.5. Also so ist vielleicht ganz wichtig, das dazu zu sagen. Die Studie 2.5 von Stockhausen ist eine grafische Notation für elektronisches Equipment. Und das hat er eben verknüpft mit Ausschnitten von Hits, Nummer 1 Hits der deutschen Jahrescharts aus den letzten 25 Jahren. Und herausgekommen ist dann das, was wir jetzt 2,5 Minuten hören. One morning in June, Ausschnitt der, glaube ich, 20-minütigen Installation. Also die, wahrscheinlich hat sie wiederholt, das weiß ich aber nicht so genau. Ich war leider nicht da im Jahr 2014, als die Installation in Frankfurt aufgebaut war. Die letzten 25 Jahre in Number One Hits der deutschen Jahrescharts, dargestellt durch Karl-Heinz Stockhausens Studie 2.5. 5X. Eine Komposition von Hannes Seidel. Und vorher sprach ich über die Komposition Es geht besser, besser, und dass sie aus zwei Teilen besteht. Und jetzt der zweite Teil, ich habe ihn gefunden. Der zweite Teil zur Erinnerung, er schreibt darüber, der zweite Teil bringt alles, was im Schlager klingt, gleichzeitig. Und da sind wir jetzt gespannt, wie sich das bei ihm anhört. Thank you. Ja, im Glatschen ist der Live-Charakter oder die Live-Aufnahme zu erkennen. Das war Es geht besser, besser, der zweite Teil, in dem alles drin ist, was in einem Schlager klingt. Und eine weitere Aufnahme soll gleich folgen, zuvor aber ein kurzer Text dazu. Es geht um die Aufnahme von Falsche Arbeit. Das ist ein Projekt, das Hannes Seidel zusammen mit Daniel Kötter gestaltet hat und konzipiert hat. Mit Daniel Kötter. Daniel Kötter ist ein Videokünstler, der mit Hannes Seidel schon seit 8 Jahren zusammenarbeitet, vielleicht auch schon länger, aber auf jeden Fall ist diese Arbeit zum Beispiel vom Jahr 2008, die wir gleich hören werden. Und da mit ihm zusammen mehrere Musiktheater komponiert und inszeniert hat. Das erste war wohl Falsche Arbeit, dann gab es Falsche Freizeit, Freizeitspektakel, Warnorchester, Kredit, Recht. Und vor gerade mal 2 Tagen war eine Aufführung des letzten, neuesten Stücks Liebe, der dritte Teil des Projekts, ihres dreiteiligen Projekts Ökonomien des Handelns und Abschluss ihrer Forschung zu den Rahmenbedingungen gesellschaftlichen Handelns. Bei der Komposition und Inszenierung Falsche Arbeit geht es um ein ganz speziellen Aufbau. Jetzt muss ich nur den Zettel finden. Ja, ist natürlich ganz unten. Und zwar, ich lese mal aus dem Begleittext für die Veranstaltung vor. Falsche Arbeit ist eine konzertant-filmische Arbeitsanordnung für 4 Stuttgarter unterschiedlicher Herkunft. Jeder arbeitet auf seiner eigenen kleinen Bühne für seine eigene Live-Kamera, sein eigenes Mikrofon. Die 4 Personen agieren ohne zu interagieren. Sie begegnen sich nur über ihre Tätigkeiten, indem sie Ähnliches tun oder indem sie ihre Tätigkeiten zeitlich miteinander koordinieren. Sie stellen sich selbst dar und zeigen, was sie im Beruf, in ihrer Freizeit oder zu Hause ohnehin schon tun oder was sie gerne tun würden. Sie lassen sich bei dem, was sie charakterisiert, beobachten. Die Tätigkeiten sind nach ihren ursprünglichen Sinnzusammenhängen unterteilt in 6 Kategorien: Hauptbeschäftigung, Hobby, Präsentation, Teamarbeit, Nebenjob und keine Arbeit. Alle machen, was sie gut können, was sie schon seit Jahren getan haben. Sie löten, kochen, spielen, machen Musik oder trainieren ihren Körper. Die Beschäftigungen werfen Bilder und Klänge ab, die von der Kamera und den Mikrofonen eingefangen, fokussiert und vergrößert werden. Die Klänge und Bilder verselbstständigen sich. Musik, Bühnenchoreografie und Film als Side-Effects von Tätigkeiten, deren Einteilung in sinnvolle, das heißt produktorientierte Arbeit und sinnlose, das heißt zerstreuende Freizeitbeschäftigung im Bühnenkontext aufgelöst wird. Als Erzeuger von Bühnensituationen, Bildern und Klängen, als Beschreibung einer Person ist jede Arbeit sinnvoll. Gleichzeitig bleibt sie fremd, da sie immer mehr produziert als Bilder, Klänge und Darstellung. Die konkrete Arbeit wirft Produkte ab, die im Bühnengeschehen nicht benötigt oder verstanden, zugleich aber auch dem wahren Kreislauf nicht einverleibt werden. Kochen erzeugt Essen, Löten erzeugt Roboter, Essen erzeugt Befriedigung, Computerspielen erzeugt immer höhere Scorings. In diesem Wechselspiel zwischen konkreter, sich dem Zuschauer verschließender Arbeit und davon abstrahierter Bild-Ton-Räumen entsteht der Abend. Er konstruiert ambivalente Identitäten, deren Existenz nicht ausschließlich für die Dauer der Performance angenommen werden sollte. Die richtige Arbeit im falschen Film. Den Film können wir jetzt leider nicht sehen, aber es ist kein Problem, ihn im Netz zu finden. Die Adresse am besten, ja, was gibt man da ein? Bei YouTube, Kötter, Seidel, Falsche Arbeit, und dann müsste das eigentlich zu finden sein. Jetzt hören wir es. Ist circa ein bisschen mehr als nicht ganz 9,5 Minuten lang. Thank you. Thank you. Ein abruptes Ende der falschen Arbeit, des Tonmitschnitts einer Aufführung konzipiert von Daniel Kötter und Hannes Seidel. Hannes Seidel, um den es gerade in der Sendung gegangen ist, wird am 30.03. in der Hörbar ab 21 Uhr eine Präsentation seiner neuen Arbeiten machen. Es kann sein, dass da auch ein Radioprojekt mit Geflüchteten vorkommen wird. Ist aber noch nicht so ganz entschieden, ich habe die genaue Information nicht. Ich hoffe es. Wäre sehr drauf gespannt, darüber mehr von ihm zu hören. Nun zu einem Musiker, der in 2 Monaten circa in Hamburg spielen wird. Er wird spielen im Rahmen der Stark bewölkt Reihe, die auch in der Hörbar stattfinden wird, aber ein bisschen später beginnt, circa um 21.30 Uhr, eine Veranstaltung am Mittwoch, den 11. Mai, 21.30 Uhr, ist noch lang hin, ich weiß. Und dort wird Ernesto Rodriguez zusammen mit Nuno Torres spielen. Nuno Torres spielt Saxophon und Ernesto Rodriguez Viola. Beide kommen aus Lissabon und werden in einem Duo zusammen auf der Bühne sein. Davor oder danach wird ein anderes Duo zu hören sein, und zwar Ström. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es sind 2 Musiker, Christian Müller, Electronics, und Gaudenz Badrut, auch Electronics. Beide kommen aus Biel, also aus der Schweiz. Und Ström ist Ström ist eine Ansammlung von ungefähr 2 Musikern, ungefähr 60 Audiokabel, einem Rudel Bodeneffekte, dem ehrwürdigen Dr. Sherman, mehrere Döpfer, Oszillatoren, Döpfer ist so ein Elektronikhersteller, einer Bassklarinette ist improvisiert und eine Idee doppelbödiger Klanggebilde sind sehr viele, äußerst beschäftigte Elektronen, ist ein Soundtrack zu einem nie gesehenen Sci-Fi-Film oder ein gerührter Cocktail on the Rocks. Gemischt aus 2/3 Avantgarde-Klassik und 1/3 experimentellem Rock, garniert mit einer Prise poppigem rosa Rauschen, und Ström glaubt an den Heiligen Gral. So viel also von Ström Informationen. Worauf und was auch gleich zu hören sein wird, ist aber Musik von Ernesto Rodriguez, den ich mal besser kennenlernen konnte, als er 2008 in Hamburg einen Monat war. Er hatte da einen monatigen Aufenthalt im Gästeatelier in der Admiralitätsstraße. Die Möglichkeit ist leider seit Jahren nicht mehr da, dass Musiker da einen Aufenthalt im Gästeatelier haben können. Ich hoffe, es gibt da mal irgendwie eine Nachfolge von dieser Möglichkeit, aber momentan ist es nicht mehr so. Und damals hat er mit verschiedenen Musikern zusammengespielt, unter anderem dem Tonartensemble, und eine Aufnahme gemacht bei dem Konzert im Westwerk, die dann erschienen ist auf dem Label Creative Source Record. Und hat den Titel Murmurios. Das war also die CD, die mit dem Tonartensemble eingespielt wurde und dann auf dem Label erschienen ist. Das Label ist von ihm gegründet vor, ich weiß es nicht, ja, 99 ist es gegründet worden, und er ist jetzt schon bei der Zahl 359. Davon werden wir gleich einen Track hören, und ich habe mal nachgeguckt, weil ich wollte einfach so mal sehen, wie viele CDs sind denn jetzt von Ernesto oder mit Ernesto Rodriguez schon erschienen, und die Daten geben an, dass es also 67 CDs gibt, wovon 59 bei seinem Label erschienen sind. Das Label wird musikalisch, glaube ich, von ihm geleitet, soweit ich das verstanden habe. Er arbeitet mit verschiedenen Musikern und Studiobetreibern da auch zusammen und Grafikern, und ist eben neben dieser Arbeit als Labelbetreiber selbstständig als Musiker unterwegs. Seit 30 Jahren spielt er Violine und Viola in verschiedenen Genres der Musik und vorwiegend in aktueller Musik, Free Jazz und improvisierter Musik. Sein Hauptinteresse ist die gegenwärtige, aktuelle, improvisierte und komponierte Musik und in Bezug auf seine instrumentale Ausrichtung fokussiert er sein Spiel hauptsächlich auf klangliche und texturale Elemente. Er hat auch Elektronik mit einbezogen und ist ein Teil der portugiesischen Improvisationsszene, sowohl als Mitmusiker in verschiedenen Ensembles, als auch mit eigenen Gruppen, die er leitet. Er macht auch Musik für Tanz, Kino, Video und Performance. Und ja, es lässt sich viel sagen, aber hören können wir das gleich. Und zwar Ernesto Rodriguez spielt in der gleich zu hörenden Aufnahme Viola zusammen mit Guilherme Rodriguez und Monsieur Trinité. Guilherme Rodriguez spielt Cello und Monsieur Trinité spielt kleine Perkussion. Das Ganze wurde erst vor kurzem aufgenommen, am 29. Februar 2016 im Panteo Nacional in Lissabon, und zwar von Carlos Santos. Der hat die Aufnahme gemacht. Die beiden Rodriguez spielen Bachbogen. Bachbogen ist so ein besonderer Bogen für Streichinstrumente. Soweit ich das weiß, ist er also der Stab ist gewölbt, und so dass die Möglichkeit besteht, über mehrere Saiten zu spielen, also mit mehreren Saiten zu spielen und die anzuregen zum Schwingen. Und davon hören wir jetzt den Track Hyginus. Ich weiß nicht, wie man das am perfektesten aussprechen kann. Hyginus, ein Stück von 20 Minuten. Das wird dann über das Ende der eigentlichen Sendezeit von Klingling hinausgehen, aber ich kann schon vorher ankündigen, dass Electronic Jam heute nicht auflegen wird. Ich habe also die Möglichkeit, die Zeit ein bisschen zu überziehen, und das werde ich auch machen. Danach gibt es dann den Klingling, die Klingling-Nachtschleife mit Stücken, über die ich dann spreche. Jetzt erstmal Hyginus von der neuesten Creative Source Erscheinung Äther. 359 ist die Nummer schon. Daran sieht man, wie produktiv das Label ist. Gut, wir hören das. Thank you. Thank you.